Erster die Söhne von Juda waren Peres, Hezron, Karmi, Hur und Schobal. Zweiter Reaja, der Sohn von Schobal, war der Vater von Jahat, während Jahat die Söhne Ahumai und Lahad hatte, die zu den Familien der Zoratiter gehörten. Dritter die Söhne von Etam waren Jesreel, Jishma und Yidbash, und sie hatten eine Schwester namens Hatzileponi. Vierter Penuel war der Vater von Gedor und Eser war der Vater von Husha, sie alle stammten von Hur ab, dem Erstgeborenen von Ephrata, der Bethlehem gründete. Fünfter Aschur, der Gründer von Tekoa, hatte zwei Ehefrauen, die Hilia und Nara hießen. Sechster Nara gebar ihm Ahusam, Hefer, Temne und die Ahasdari, welche die Söhne von Nara waren. Siebter die Söhne von Hilia waren Zeret, Jisa und Etnan. Achter Kos war der Vater von Anub und Hatzubeba sowie der Vorfahre der Familien von Ahahel, dem Sohn Harums. Neunter Jabes war angesehener als seine Brüder, und seine Mutter nannte ihn Jabes, weil sie ihn unter großen Schmerzen geboren hatte. Zehnter Jabes betete zum Gott Israels und bat darum, dass Gott ihn segne, sein Gebiet vergrößere und ihn vor Unglück und Schmerz bewahre, woraufhin Gott seine Bitte erfüllte. Elfter Kelub, der Bruder von Schucha, war der Vater von Mehir, welcher wiederum der Vater von Eshton war. Zwölfter Eshton war der Vater von Betrapha, Paseach und Techina, dem Gründer der Stadt Nahasch, diese Männer stammten aus Recha. Dreizehnter die Söhne von Kenas waren Otniel und Seraja, und Otniel hatte einen Sohn namens Hatat. Vierzehnter Meonotai war der Vater von Ofra, und Seraja war der Vater von Job, dem Gründer des Tals der Handwerker, weil dort viele Zimmerleute lebten. Fünfzehnter die Söhne von Kaleb, dem Sohn Jefunnes, waren Ir, Ela und Nam, und Ela hatte einen Sohn namens Kenas. Sechzehnter die Söhne von Jehalelil hießen Sif, Sifa, Tirja und Azarel. Siebzehnter die Söhne von Esra waren Jeter, Meret, Eva und Jalong, Meret heiratete Bitya, die Tochter des Pharaos, und sie bekamen Mirjam, Shammai und Jishbach, den Vater von Estemoa. Achtzehnter seine jüdische Frau gebar Jeret, den Vater von Gedor, Heber, den Vater von Socho, und Jekuziel, den Vater von Sanoch. Neunzehnter die Söhne der Frau von Hodia, der Schwester Nahams, waren die Väter von Kegila und Estemoa. 20. Die Söhne von Simon waren Amnon, Rinna, Ben-Hanan und Tilon, während die Söhne von Jishesoet und Ben-Soet waren. 21. Die Söhne von Shela, dem Sohn Judas, waren er, der Vater von Lecha, und Lada, der Vater von Maresha, sowie die Familien der Leinenweber in Bet-Ashbea. 22. Dazu gehörten Chokim, die Männer von Koseba sowie Josh und Saraf, die in Mob herrschten, bevor sie nach Bethlehem zurückkehrten, wie es in alten Berichten steht. 23. Diese Leute arbeiteten als Töpfer und lebten in Netaim und Gedera, wo sie im Dienst des Königs wohnten. 24. Die Söhne von Simeon waren Nemuel, Jamin, Jarib, Serach und Sol. 25. Der Sohn von Sol war Shalom, dessen Sohn war Mibsam und dessen Sohn war Mishma. 26. Die Nachkommen von Mishma waren sein Sohn Hamuel, dessen Sohn Sakur und dessen Sohn Shimei. 27. Shimei hatte 16 Söhne und 6 Töchter, aber seine Brüder hatten nicht viele Kinder, weshalb ihr Stamm nicht so groß wurde wie der Stamm Juda. 28. Sie lebten in verschiedenen Orten wie Beersheba, Molada und Hatzashual. 29. Weitere Wohnorte waren Bilha, Itzim und Tolat. 30. Außerdem gehörten Betuel, Horma und Ziklag zu ihrem Gebiet. 31. Sie wohnten auch in Bet-Markabot, Hatzasusim, Bet-Biri und Sharayim, und diese Städte gehörten ihnen bis zur Regierungszeit von David. 32. Zu ihrem Besitz gehörten auch die 5 Ortschaften Etam, Ayin, Rimmen, Tochen und Aschan. 33. Sie besaßen alle Dörfer, die um diese Städte herum bis nach Baal lagen, und sie führten genaue Listen über ihre Familien. 34. Zu ihren Anführern gehörten Meshobab, Jamlech und Joscha, der Sohn von Amazia. 35. Auch Joel und Jehu, der ein Nachfahre von Asiel war, gehörten zu dieser Gruppe. 36. Weitere genannte Männer waren Eljonai, Jakoba, Jesohaja, Asaja, Adiel, Jesimiel und Benaja. 37. Shisa, der Sohn von Shifi, gehörte ebenfalls zu den Nachkommen dieser bedeutenden Familien. 38. Diese namentlich genannten Männer waren Fürsten in ihren Familien, und ihre Verwandtschaft breitete sich sehr stark aus. 39. Deshalb zogen sie bis zum Eingang von Gedor, um im Osten des Tels neue Weideplätze für ihre Schafe und Rinder zu suchen. 40. Dort fanden sie gute und fette Weiden in einem weiten, ruhigen Land, in dem früher die Nachkommen von Hem gelebt hatten. 41. Zur Zeit des Königs Hiskia von Juda kamen diese Männer und zerstörten die Zelte der Bewohner, wobei sie das Land dauerhaft besetzten, weil es dort genug Futter für ihre Herden gab. 42. 500 Männer vom Stamm Simeon zogen unter der Führung von Pelatscha, Neaja, Refaja und Uziel zum Gebirge Seir. 43. Dort besiegten sie die letzten Überlebenden der Amalekiter und wohnen an diesem Ort bis zum heutigen Tag.